Kundgabe 6303. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.7.1955. Auswirkung des Erlösungswerkes auf alles Geistige. Der Kreuzestod Jesu Christi wirkt sich aus auf alle lebende und tote Kreatur, auf alles in der Schöpfung Gebundene und auf alle Wesen im geistigen Reich und im gesamten Universum. Verstehen kann das erst der Mensch, der schon so weit in geistiges Wissen eingedrungen ist, dass er um die Aufwärtsentwicklung des Geistigen aus der Tiefe zur Höhe weiß, dass er weiß, dass nichts ohne Leben ist, das heißt, alles von der Kraft Gottes durchflutet ist. Dem ist auch die Bedeutung des Erlösungswerks klar. Denn alles im Universum Bestehende ist auf diesem Wege zu Gott, würde aber niemals zum Ziel gelangen können ohne das Erbarmungswerk Jesu Christi. Denn dieses Erbarmungswerk wurde nicht erst begonnen mit der Niederkunft Jesu zur Erde, sondern schon endlos lange zuvor, als das Formen des Geistigen zu materiellen Werken begann, als die gesamte Schöpfung im Entstehen war. Denn die Schöpfung hatte nur den Zweck, das in die Tiefe gefallene Geistige wieder der Höhe zuzuführen. Und da eigene Schuld, ein Vergehen im freien Willen gegen Gott, den tiefen Sturz verursacht hatte, war es ein Erbarmungswerk Gottes, sich dieses Gefallenen anzunehmen und ihm wieder das Steigen zur Höhe möglich zu machen. Der Mensch Jesus krönte dieses Erbarmungswerk durch seinen Kreuzestod und erbaute eine Brücke aus dem Reiche der Finsternis in das Reich des Lichtes. Denn ob auch alles gebundene Geistige den Weg durch die Schöpfung zurücklegt, ob die scheinbar tote Materie einmal auch zu lebenbezeugenden Schöpfungen sich wandelt, der Aufwärtsgang würde einmal ins Stocken geraten, wenn das Wesen auf einer Stufe angelangt ist, wo nun nur der freie Wille entscheidend ist. Dann würde er unwiderruflich versagen, weil alles Geistige immer noch sich im Bereich des Gegners von Gott befindet. Und in diesem Bereich ist von Jesus Christus die Pforte geöffnet worden in das Bereich Gottes. Es ist durch ihn überhaupt erst die Verbindung zwischen diesen beiden Welten geschaffen worden. Es ist ein Opfer gebracht worden, durch das Gott sich bewegen ließ, sein Reich zu öffnen für die, welche sich Jesus anschließen, um mit seiner Hilfe das Reich der Finsternis verlassen zu können. Es wäre der endlos lange Weg der Entwicklung durch die gesamte Schöpfung ein vergebliches Unterfangen, wenn in der zu erreichenden Höhe dann nicht die Pforte geöffnet wäre, was Jesus durch seine unendliche Liebe zu dem Gefallenen unter unsäglichen Opfern und Leiden erreicht hat. Denn ohne ein solches Opfer als Sühne für die unvorstellbar große Schuld des Gefallenen hätte Gott nie und nimmer ein Wesen aus der Finsternis in das Lichtreich aufnehmen können und ob es auch Ewigkeiten in dem gebundenen Zustand geschmachtet hätte. Die Gerechtigkeit Gottes forderte den Ausgleich für diese Schuld. Und die Liebe Gottes, die sich im Menschen Jesus verkörpert hatte, zahlte den Ausgleich und tilgte sonach alle Schuld. Das Ringen in jeder Form vor der Verkörperung als Mensch wäre ohne das Erlösungswerk Jesu völlig nutzlos gewesen. Denn im Zustand des freien Willens wäre das Wesen unwiderruflich wieder zurückgesunken in die Tiefe, weil ihm die Hilfe durch Jesus Christus fehlte, die aber nun ihm zur Verfügung steht in so reichlichem Maße, dass die Erlösung aus der Tiefe jedem gesichert ist, der zu Jesus Christus rufet, dass er sich seiner erbarme und seine Schuld unter sein Kreuz tragen möge. Dieser wird erlöst sein von Sünde und Tod und eingehen zum ewigen Leben. Amen.